von der Art her bin ich ein Starker. Es gibt nicht viel, es ist für mich ein harter Schlagwehr. Ich bin schlagfertig, mir fällt schon immer ein Spruch ein. Und jedes Ziel kriege ich relativ schnell Zug rein. Mir macht auch Stress nix, ich bin verlässlich. Und wenn ich betrunken bin, benehme ich mich oft grässlich. Bin manchmal hässlich, natürlich auch mal schwächlich. Doch lange dauern diese Phasen bei mir echt nicht. Bin mit dem Kopf durch die Wand. Hab mir den Kopf kaputt gerannt. Du knackst mich auf wie eine Nuss, brichst die Schale auf. Du hackst auf mir wie eine Axt, schon fällt der Baum. Packst mich nicht aus, sondern lässt mich im Karton. Lässt die Luft raus wie bei einem Luftballon. Du wirfst mich raus, der Bann, der ist so gut lieb. Du wächst mich auf aus dem Traum, in dem ich grad schlief. Du packst einen Stein auf den verschlossenen Karton. Lässt die Luft raus wie bei einem Luftballon. Was soll ich sagen, kann eigentlich nicht klagen. Nur das Denken an dich schlägt mir langsam auf den Magen. Du bist kein Stein im Bauch, sondern mehr so wie eine Mauer drum. Auf so eine Art hab ich im Leben keine Frau besungen. Ich frag mich leise, führt das alles hier zu nix? Und wär's besser, verschwende ich jetzt viel? Was soll er tun, soll er gehen, soll er bleiben, soll er schwimmen, soll er treiben, soll er noch ein Liedchen schreiben? Ich bin mit dem Kopf durch die Wand. Hab mir den Kopf kaputt gerannt. Du knackst mich auf wie eine Nuss, brichst die Schale auf. Du hackst auf mir wie eine Axt, schon fällt der Baum. Packst mich nicht aus, sondern lässt mich im Karton. Du lässt die Luft raus wie bei einem Luftballon. Du wirfst mich raus, der Bann, der ist so bulli. Du wächst mich auf aus dem Traum, in dem ich grad schlief. Du packst einen Stein auf den verschlossenen Karton. Du lässt die Luft raus wie bei einem Luftballon. Auf wie eine Nuss, brichst die Schale auf. Du hackst auf mir wie eine Axt, schon fällt der Baum. Packst mich nicht aus, sondern lässt mich im Karton. Du lässt die Luft raus wie bei einem Luftballon. Du wirfst mich raus, der Bann, der ist so gut lief. Du wächst mich auf aus dem Traum, in dem ich grad schlief. Du packst mich ein auf den verschlossenen Karton. Du lässt die Luft raus wie bei einem Luftballon. Du knackst mich auf wie eine Nuss, brichst die Schale auf. Du packst auf mir wie eine Axt. Der Baum ist mir nicht aus, sondern lässt mich im Karton. Lässt die Luft raus wie bei einem Luftballon. Du wirfst mich raus, der Bann, der ist so gut lief. Du wächst mich auf aus dem Traum, in dem ich grad schlief. Du packst den Stein auf den verschlossenen Karton. Lässt die Luft raus wie bei einem Luftballon.